Frieden, den die Welt nicht geben kann. Frieden, wann erfüllst du mein Herz? Frieden, der mein Sehnen stillen kann, in dieser Welt voll Schmerz. Frieden, dir allein nur Jesus geben kann. Frieden, der in Trübsal auch bestehen kann. Frieden gibt er dir hinein ins müde Herz. Jesus, erhalt deinen Schmerz. Freude, die Welt nicht geben kann. Freude, wann erfüllst du mein Herz? Freude, die nicht mehr vergehen kann. Wann heilest du den Schmerz? Freude, die allein nur Jesus geben kann. Freude, die im Trübsal auch bestehen kann. Freude gibt er dir hinein ins müde Herz. Jesus, erhalt deinen Schmerz. Liebe, die Welt nicht geben kann. Liebe, wann erfüllst du mein Herz? Liebe, die mein Leben ändern kann, komm in mein schwaches Herz. Liebe, die allein nur Jesus geben kann. Liebe, die im Trübsal auch bestehen kann. Liebe, gibt er dir hinein ins Frieden.